We gon' screw that. We gon' screw that. An alle dem, sie meinen, wir wählen dämlichen drauf. We gon' screw that. An alle dem, sie meinen, sie machen besseren Sound. We gon' screw that. An alle Bitches, sie meinen, wir sind so scheiße. We gon' screw that. An alle Bitches, sie meinen, wir sind nicht geil, ey. We gon' screw that. Also pass auf, was ihr sagt, denn we gon' screw that. Und wenn ihr was zu sagen habt, dann sagt es jetzt. We gon' screw that. Also check es aus, das ist Revolt Sound und we gon' screw that. Und ich bin schon lang dabei, für guten Sau durch echte Hand dabei. Einer muss uns zeigen, wo der Feier ist. Und auch mit viel Geduld, man, geht da nix. Meiner Meinung nach sind die Jungs schreien dann lieber Pula. Und statt zu gucken, was unsere Crew macht, saufen sie lieber einen Liter Hustensaft. Gut gemacht, und weil es halt der Fall ist, wird Zeit, dass Revolt Sound das in die Hand nimmt. Wir legen jetzt los und machen es amtlich mit Megachef los und Beats, also tanz jetzt. House from Bass oder Dancehall, was ihr wollt, Mädels? Wir haben noch mehr vor, nur keine Angst, Jungs. Da wird noch mehr kommen, seid euch sicher, das Ding hier wird kein Airborne. Was wurde hinterlassen, wie die Ehrenbaum und bis ihr das checkt. Hey, kommt der Next Song. An alle dem, sie meinen, wir wählen dämlichen drauf. We gon' screw that. An alle dem, sie meinen, sie machen besseren Sound. We gon' screw that. An alle Bitches, sie meinen, wir sind so scheiße. We gon' screw that. An alle Bitches, sie meinen, wir sind nicht geil, ey. We gon' screw that. Also pass auf, was ihr sagt, denn we gon' screw that. Und wenn ihr was zu sagen habt, dann sagt es jetzt. We gon' screw that. Also check es aus, das ist Revolt Sound und we gon' screw that. Es geht nicht um die Platten, an all die DJs, die nicht cutten können. Gleich gibt's Beatsex, geht nicht nur ums Rappen. An all die MCs, bleib einfach locker, man, da gibt's einen Fanbrief. Es geht nicht ums Tanzen an all die Peeps, sondern dass man auch die Talente sieht. Es geht nicht um mich bei Revolt Sound, sondern darum, was Riesiges aufzubauen. Es geht nicht um dich, sondern auch die anderen. Tu durch zusammen und startet einen Anfang. Wir haben's getan, holt man verdammt lang kein Glück. Wie Inkontinente mit Harndrang, scheiß Mist. Hip-Hop aus der Hauptstadt geht uns tierisch auf die Eier. Wir sind nicht aggro in Berlin, wir sind gechillt in Speyer. An alle dem, sie meinen, wir wählen dem schon drauf. We gon' screw that. An alle dem, sie meinen, sie machen besseren Sound. We gon' screw that. An alle Bitches, sie meinen, wir sind so scheiße. We gon' screw that. An alle Bitches, sie meinen, wir sind nicht geil, ey. We gon' screw that. Also pass auf, was ihr sagt, ey.